Land zu Land der Treue, o du mein Heimatland. Hier schwören wir aufs Neue, Treue mit Herz und Hand. Strahlend erstehst du wieder, herrlich nach Fangernacht. Jubelt ihr deutschen Brüder, Deutschland ist neu erwacht. Kreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahnen, seid getreu bis zum Tod. Deutsche, seid Brüder, reicht euch die Hand, heil unserem Führer, heil dem Vaterland. Heil dir, du deutsche Jugend, Erben der neuen Zeit. Übt deutsche Männer Tugend, steht euch zum Kampf bereit. Folget dem Ruf der Alten, siegreich und kampferfroh. Dann bleibt das Reich erhalten, auch wenn der Sturm wind hoch. Hakenkreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahnen, seid getreu bis zum Tod. Deutsche, seid Brüder, reicht euch die Hand, heil unserm Führer, heil dem Vaterland. Heil euch, ihr deutschen Frauen, heil euch mit Herz und Hand. Kämpfer voll Gottvertrauen, gabt ihr dem Vaterland. Gläubige, stolze, freie Frauen sind unser Glück. Gebt uns die Waffen weihe, dann gibt es kein Zurück. Kreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahnen, seid getreu bis zum Tod. Deutsche, seid Brüder, reicht euch die Hand, heil unserm Führer, heil dem.